Jetzt sag erst mal Hallo. Sag erst mal Hallo. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend. Das ist der Scheiß beim Podcast. Wir befinden uns am Abend. Wir heißen euch willkommen zu Das Schaumbad, der Podcast. Mir gegenüber sitzt mein guter Freund, der genesen ist von seiner... Ich hatte Schlong-Covid. Schlong-Covid. Also mein Penis. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder genesen und wir sitzen uns Auge zu Auge, ohne kleine Videokarren. Genau. Ich sehe dich in echt. Hallo, Peter. Hi, mir gegenüber sitzt Jean-Paul Prüm. Gut, dass du es geschafft hast. Ja, danke. Du hast heute übrigens Mikrofon 3, ja, steckst und du bist aber vier. In Mikrofon 2. Und du bist 4 und bist in 1. Genau. Macht dir nichts. Ich habe hier irgendwelche beschrifteten Mikrofone gefunden und diese benutzen wir jetzt. Also wir haben eine vollkommen neue Aufnahmesituation. Ja, wir sind auch in einem Studio, richtig wieder. Also, weil wir Profis werden. Genau. Sieht aus wie eine Rumpelkammer, ist aber ein Studio. Es ist beides. Ich glaube, so entstehen Podcasts meistens. Ja, irgendein Raum, der gerade übrig ist und teures Equipment rumliegt. Und unser Besuch kommt erst nächstes Mal, weil wir zu viele Themen auf dem Zettel hatten. Wir haben letztes Mal Besuch angesagt, der kommt nächstes Mal. Genau, wir haben sie abgeschreckt, ja, diese Person. Aber sie freut sich schon auf nächstes Mal und ihr könnt euch auch drauf freuen. Ich möchte aber aus wir du machen. Ja. Es ist aber vielleicht auch ganz gut, weil ich habe mir heute vorgenommen, ich werde heute södern. Was war nochmal södern? Ich weiß nicht, manchmal werden ja auch Sachen zugeschrieben, aber ich dachte, söder ein geschmackloser ist jetzt, Rechtspopulist sein? Ja, nee, nur einfach auf die Stimme hören. Und du bist heute für mich das Volk, vor allen Dingen das bayerische Volk. Und ja, Söder war ja im November noch Team Vorsicht, weil das populär war. Jetzt ist er Team Freiheit. Und genauso werde ich heute auch reagieren. Ich gucke einfach, wie ist die Stimmung vorher. Weißt du, Söder war immer Bienenschützer, der Naturschützer. Windkraft findet aber auch scheiße. Alles, was die Mehrheit sagt, findet Söder auch gut. Und du bist für mich heute die Mehrheit. Also wenn du irgendeine Meinung vertrittst, werde ich da zeitweise okay. Mitgehen. Jede Meinung, okay. Ja, aber ich werde auch manchmal meine Meinung einfach wechseln. Wenn ich das Gefühl habe, der Trend geht in eine andere Richtung, dann habe ich auf einmal eine andere Meinung. Waffenlieferungen in die Ukraine. Das muss ich dir jetzt sagen, oder? Genau, ich habe jetzt erstmal keine Ahnung. Okay. Ja, also da kann es ja zwei Seiten geben. Jetzt sagst du deine Meinung zum Beispiel. Als Volk oder als Täter? Nee, du kannst halt als deine Meinung sagen, ja. Boah, zu schwer. Das ist zu schwer. Ja, sehe ich genauso. Wir hier in Bayern haben das auch gemeinsam diskutiert und da muss man verschiedene Positionen abwägen. Schauen Sie mal einfach. Sehr gut, als würde Markus Söder vor mir sitzen. Also er bringt immer den Bayern-Besuch und wenn er eine schwierige Frage gestellt bekommt von einem Reporter oder einer Reporterin, sagt er auch gerne mal, schauen Sie, Frau Hayali, wir in Bayern. So fängt er eigentlich meistens an. Ja. Und deswegen, also ich versuche ab und zu södern. Falls ich mich komisch verhalte, dann söder ich einen raus. Heute. Wir in Bayern. Wir in Bayern. Ja, der wart auch schon. Hast du was mitgebracht, Markus? Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Hast du schon mal eine überfahrene Krähe gesehen? Boah, Krähe. Tauben viele, Krähen weniger. Glaube ich nicht. Nee. Bin nämlich letzt an einer viel befahrenen Straße vorbeigekommen und da haben Krähen, diese raffinierten Vögel, haben Nüsse und anderes Zeug auf die Straße gelegt und haben das extra von den Autos halt kleinfahren lassen. Also die Autos als Nussknacker verwendet. Genial, diese Scheiße. Und dann habe ich mir aber gedacht, diese verrückten Viecher, die sind ja super, weil ich habe noch nie eine überfahrene Krähe gesehen. Also die benutzen sogar den Verkehr, um Nüsse zu knacken und sind sogar so schlau, im richtigen Moment wegzufliegen. Anders als Tauben. Ja. Ich habe schon überfahrene Tauben gesehen, die von anderen Tauben gegessen wurden, wo die anderen Tauben, die ihre Artgenossen gerade gegessen haben, fast auch überfahren wurden. Und eine Krähe siehst du nie überfahren. Ja, gut, deswegen geht mein Gruß und die Folge widme ich der Krähe. Der Krähe. Für mich jetzt schon der Vogel des Jahres 2022. Vogel des Jahres 2022? Ja. Krähen sind aber problematisch, heißt's. In Großstädten. Die werden sehr dominant und sind viel zu schlau. Großstädte hassen schlaue Tiere. Ja. Und verdrängen die Taube. Und Taube ist schon schön dumm. Trotzdem, also für mich der Vogel des Jahres 2022 ist die Krähe. Sei denn du sagst, Krähe, nee, finde ich problematisch. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen meine Schwierigkeit mit Krähen, weil also, aber wahrscheinlich ist es einfach die, ach so, genau, schauen also wir Sie in mal. Bayern. Schauen Sie mal, Herr Problem. Wir in Bayern. hast du das F-Wort gesagt? Ja, ich habe das F-Wort gesagt. Aber ich glaube, wir machen mal einen Piepser. Ach, scheiß drauf. Ach, okay. Ach, komm. Jedenfalls, schauen Sie mal, Folgendes. Wir hier in Bayern haben entschieden, dass die Krähe kein guter Vogel ist, weil die vertreibt die Taube und die ist dumm. So geht es. Ja, wenn Sie das in Bayern so sagen, dann, ich meine, wir sind hier immer noch in der Bundesrepublik und es gibt nicht nur Ihr Bundesland. Also ich weiß gar nicht, Herr Söder, was Sie jetzt damit bezwecken wollen. Hier gibt es noch andere Interessen. Frau Hayali. Herr Zamperoni. Kleber. Kleber? Klaus. Ist der nicht jetzt bei RTL? Rainer nee, Klaus Kleber heiße ich. Wer ist zu RTL gegangen? Jan Hofer, gell? Glaube ich. Nee, der ist in Rente gegangen, glaube ich. Nee, Klaus Kleber ist, die eine ist zu ProSieben gegangen. Ist zu Jan Hofer ist, glaube ich, zu RTL gegangen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Kann auch sein, dass Klaus Kleber jetzt bei RTL ist, wie du sagst. Schreibt uns in die Kommis. Du, ich hätte ein größeres Thema und würde gerne mit dir brainstormen. Ja. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Und vielleicht finanziellen Erfolg bringen. Wir pitchen ja gern mal Ideen. Und Deutschland ist ja so ein Land, wo Bücher sich zwar schwer verkaufen, sei denn du hast Sachbücher. Sachbücher verkaufen sich immer. Ob das über den Darm ist oder ob Bäume miteinander reden. Ein Sachbuch geht immer. Über Lampen. Über Lampen zum Beispiel. Mhm. Ja. Drucker. Und ich hätte so ein paar Ideen, die ich dir mal pitchen würde gerne als Sachbuch, weil die verkaufen sich ja immer gut. Mhm. Und ich habe auch verschiedene, ich sag mal, Genres für Sachbücher rausgesucht, die eigentlich immer gehen. Okay, du pitchst mir, welche Rolle bin ich? Ein Verlag? Du, ein Entscheider? Ja, nicht. Du bist der, also Verlage und Entscheider, die nehmen Sachbücher eh, weil sie sich verkaufen. Also du bist im Endeffekt der Kunde. Ah, okay, okay. Ja, genau. Endkonsument. Endkonsument. Aber du kannst auch mit, also ich würde uns schon als Brainpool bezeichnen, du kannst auch Ideen kreieren. Also vielleicht finden wir noch mehr Sachbücher. Wir sind Brainpool. Ich würde gerne dieses Jahr 10 verschiedene Sachbücher auf den Markt werfen. Punkt 1 ist immer gut Gesundheit. Gesundheit geht immer, Darm mit Charme zum Beispiel. Mhm. Und ich dachte mir, um da anzuknüpfen an den Erfolg und den abzugreifen, gesundes Koten. Gesundes Sachbuch. Koten. Irgendwas mit Duftes Defekat. Als Untertitel, oder? Ja. Ja. Duftes Defekat. Ihr hattet mal auch so verschiedene, so ein Kapitel könnte zum Beispiel sein, was esse ich, damit es gut riecht. Hm. Gesunder Stuhl schmiert nicht, nee, beschmutzt, riecht wenig und beschmutzt kaum den After. So, also das ist so eine Faustregel. Würde ich dann als Zitat dann machen und dann Peter Schombardi. Ja. Um schon mal auch die Promi-Stimmen auf dem Buchrücken, sagt man ja. Gesunden Stuhlen, ja. Man braucht ein Buchrücken-Zitat. Nochmal, wie heißt's? Gesundes Koten. Gesundes Koten. Gesundes Stuhlen mag ich mehr. Gesundes Stuhlen finde ich auch schön. Ja. Da wäre die Idee für Gesundheit. Auflage. Ich würde mal die 4 durchmachen, dann können wir überlegen, ob wir noch ein Genre finden. Dann so Praxistipps für den Alltag. Da muss man sich ja auch dann so eine Nische suchen. Und da hätte ich Schuhe schnüren mal spannend. Viel mehr als nur eine Schleife. Finde ich gut. Ist modisch. Ja. Geht um Schuhe. Hast du auch noch, kommt noch mehr Fashion? Nee, Fashion kommt keine mehr. Okay. Weil mir fällt spontan was ein für Hosen, also Beinmode. Okay. Du bist jetzt bei Fußmode. Ich würde zur Beinmode rübergehen. Behind the Jeans. Oh, auch schöner Titel. Gut, oder? Um Alternativen zu Jeans zu pushen. Ja. Korthose zum Beispiel. Behind the Jeans. Behind the Jeans. Oder auch ein bisschen frivol. Was ist Behind the Jeans? Mein Schwanz. Oder Penis. Unterwäsche, aber auch dein und Penis. Auch dieses Organ, mit dem ich stuhle. Stuhle, ja. Aber da könnte man im Doppelpack dann verkaufen. Behind the Jeans und gesundes Stuhlen. Gesundes Stuhlen und behind the Jeans. Dann hätte ich noch, manchmal kauft man ja auch für, obwohl nee, eigentlich das so Eventplanung. Eventplanung. Ja. Mhm. Und zeitgleich aber auch, du brauchst ja manchmal so Aufhänger, wo die Leute auch sagen, oh, da brauche ich jetzt vielleicht wie Schwangerschaftsbücher. Ich habe hinten angesetzt und habe gedacht, 8 Tipps für eine gelungene Bestattung. 8 Tipps für eine gelungene Bestattung. Hast du schon mal, kannst du mal eins davon nennen? Ja, ich habe ja mir schon mal in der Folge auch meine ideale Beerdigung schon gewünscht. Ja, die testamentarisch hier im Podcast festgehalten. Mhm. Eins wäre zum Beispiel Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann als... Genau, das kann man ja ein bisschen vereinheitlichen. Promi-Gäste. Promi-Gäste auf einfach der, buchen. Genau. Für, genau. Kriegst jeden, mit genug Kohle kriegst du jeden. Ausgefallene Sargfarben oder Urnenfarben. Also Glow in the Dark zum Beispiel. Boah, das ist cool. Ja. Aber es müssen nur 8 Tipps sein. Also es wird so ein dünnes Heftchen, verkauft sich aber wahrscheinlich gut. Wenn man Trauer ist, hat man ja auch nicht so viel Zeit zum Lesen. Vielleicht so eine Motto-Beerdigung noch? So Dinosaurier zum Beispiel? Könnte man wohl, geben Sie Ihrer Beerdigung, also geben Sie der Beerdigung ein Motto. Genau, eine Dinosaurier-Beerdigung. Müssen sich alle verkleiden als Dinosaurier. Oder als Jurassic Park Cast. Also ja, genau. Einer irgendwas muss, im weitesten Sinne von Dinosauriern. Und es gibt dann auch Dinosaurier-Snacks. So, oh ja, die T-Rex-Füße und sowas. Super cool. Und auch der Sarg ist, sieht so ein bisschen Jurassic Park-mäßig aus. Ist so eine Stahlbox, so, wo man weiß, ist da jetzt, liegt da ein Raptor drin oder ein Toter? Oh, oder so ein Ei, ein Dinosaurier-Ei, ein ganz großes. Voll schön. Ich will auf jeden Fall so eine Beerdigung also, haben. Also, können wir hier festhalten, für dich, also ich hatte ja meine Bedingungen schon alle gesagt bei meiner Beerdigung. Das Wichtigste war, dass Eiermann, man sagt, so das war Eiermann-Lied gesungen. Im Fabergé-Ei sollte deine Asche. Stimmt, ich wollte in einem Fabergé-Ei zu Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja. Und Zed sollte die Rede halten. Stimmt, so. Ja. Christian Dramitz als Zed oder der Zed-Schauspieler Bob, wie heißt er nochmal? Bobcat. Am besten beide einfach. Da wäre mir sehr recht. Genau. Dann hätte ich noch ein letztes, geht immer, gerade Geburtstage sind Mega-Seller. Also du, Geburtstagsbücher zum Beispiel, da steht Geburtstag vorne drauf. Und dann verschenken die Leute zum Geburtstag. Ah, ja. Und Inhalt? Inhalt ist eigentlich vollkommen egal, deswegen habe ich gedacht, Titel, weil du Geburtstag hast, 99, nee, die 99 tollsten Rezepte mit Radieschen. Weil der Inhalt ist eigentlich vollkommen egal. Das ist wirklich du musst vorne egal. Geburtstag, da steht auch ganz groß, weil du Geburtstag hast und dann steht unten drunter die 99 und dann machen Verleger auch gerne, gerade bei Sachbüchern, 99 Gründe, warum oder 101 Rezepte für oder andersrum. Mm, ja, ja. Genau. Also das wäre auch noch so eine Idee. Ich aber mein, so vorne steht groß Geburtstag und dann die 99 tollsten Rezepte mit Radieschen zum Beispiel. Ja, so Top-Listen, eine Zahl und irgendwas funktioniert immer. So funktioniert das Internet auch. Da ist eigentlich alles die verknüpft. Die großen drei. Da ist Essen verknüpft mit Geburtstag plus eine Liste. Das ist perfekt. Ja. Ich jetzt als Verlagsentscheider gib dir alle 4 ganz direkt veröffentlicht, morgen früh. Okay, super. Ja, finde ich gut. Samstags arbeitest du da? Morgen zeitweise. Ja. Ich schneide zum Beispiel manchmal einen Podcast, wenn wir den freitags aufzeichnen. Ah, okay. Ja. Würdest du mir die 4 Bücher morgen zuschicken und ich würde sie am Montag dann veröffentlichen? Ja, können wir machen, aber nice. Ja, wunderbar. Gut, wir machen das also auf einen ganz kurzen Dienstweg. Hast du auch noch eine Idee, dass wir auch noch, sonst bringen wir das einfach als die Schaumbad-Edition auch raus. Also das, ich muss da meinen Autorennamen nicht unbedingt drauf haben. Ich hätte einfach nur die Schaumbad-Edition und dann. Ich hätte noch ein gutes Sachbuch. Ich wollte es schon immer mal in irgendwo als Rubrik in irgendeinem Format haben. Ich aber mein, ich kann es auch als zweites muss ich auch sagen, weil Behind the Jeans ist. Behind the Jeans, ja, du hast auf jeden Fall schon gebucht. Ja. Ich wollte es immer schon mal überall unterbringen, in irgendeinem Format oder in einem Podcast oder irgendwas. Aber wir können es auch als Buch machen. Das heißt, Frobens Ficktipps. Okay, wirst du es kaufen? Was auch immer ein Froben ist. Das klingt wie so, ich hatte ja eben auch, heute schwingt natürlich die Folge durch. Ja, ich hatte das auch ist so ein komisches Wort. So eine, fiel mir auch ein, ich wollte eigentlich Müller sagen, aber dann fiel mir, aber ich würde kaufen wegen der Alliteration. Genau. Ja, wobei Tipps natürlich wieder ein bisschen kaputt so viel, macht. Ja. Könntest auch Peters Fick-Tipps nennen. Peter. PFT? NF? Ne, irgendwas mit N? Ja. Neles Fick-Tipps. Neles Fick-Tipps. Ich finde das auch gut, NFT. Weil ich würde lieber ein Buch von einer Frau lesen dazu. Fick-Tipps? Ja, da vertraue ich einfach mehr auf Frauen. Ja. Nicht, dass, weil, was wird Peter schon da schreiben in dem Buch, der Geilste ist. Und stimmt, ja. Ich möchte aber eigentlich Tipps von der anderen Seite. Man bräuchte verschiedene, wir bringen das als Kollektiv raus. Wir bringen einfach alles nichts. Ja. Du musst ja auch die andere Perspektive kennen und so. Aber dabei, ich finde, es muss ein großer Austausch sein. Vielleicht machen wir einfach, wir fragen 100 Menschen, die dürfen alle ein Kapitel schreiben, damit wir ganz viele verschiedene Tipps haben. Oh, ja. Wieder dieses Kollektiv-Gedanke. Ja. Ja. Aber haben wir da noch Zeit für Podcasts, wenn wir so viele Bücher rausbringen? muss gerade trinken. Achso. Dann könnte ich zum Beispiel beim Schreiben besser machen. Das würde ganz stören. So. Machen Menschen, die schreiben, grundsätzlich viel, glaube ich, trinken. Trinken, ja, das ist, glaube ich, aber auch ein Gerücht. Ja. Ich kenne keinen Autoren. Ich auch nicht. Nee. Doch. Na, ich würde mir ein Buch kaufen. Ja. Ja. Apropos Ficktipps von einem Mann. Oh, ja, erzähl mal. Ich kann schon wieder meine Finger nicht, weil wir in einem Raum sitzen. Ich merke ja jetzt schon, wie es knistert. Ich habe einen Pickup-Artist neulich kennengelernt. Du hast wirklich einen kennengelernt. Ja, was heißt, also ich habe... Wir haben uns ja schon mal über Pickup-Artists auch richtig Maul zerrissen, gell? Ja. Und zwar vollkommen zu Recht. Keine guten Typen, ja. Werde ich auch nichts zurücknehmen. Wie war er? Och, naja. Kannst du offen drüber reden? Na, so halb. Er hat nur am Rande erzählt, dass er Pickup-Artist ist. Wir haben ihn natürlich direkt gegrillt dafür. Ja, wer erzählt denn so am Rande? Ich bin übrigens auch Pickup-Artist. Vor allen Dingen Artist. Hat er so am Rande erzählt. Ja. Ist auch und eigentlich eine Frechheit, da Artist hinten dran zu hängen. Seine Masche, was denn seine Masche ist, pass auf, es ist wirklich hochkomplex. Fragt die Frauen, bist du aus Stuttgart? Das ist sein Einstieg. Der Rest ergibt sich dann so. Und das nennt er wirklich Artist. Das nennt er eine Kunst, eine Frage zu stellen. Ich habe dann gefragt, ja, und weiter? Wollt er nicht verraten. Geht uns nichts an. Also ich verrate euch doch nicht meine Tricks, das ist eine Kunst. Okay. Und tschüss. Also ich glaube, wenn er Zauberer wäre zum Beispiel, hätte er einen Kartentrick oder wäre so einer, den jeder kennt. Was ist denn da hinter deinem Ohr? Genau, so die Münze hinter dem Ohr. So klingt seine Kunst. Ja. Aber sich selbst auch so zu bezeichnen. Anscheinend ist das ein Riesending auf der Königstraße in Stuttgart. Da sind wohl hunderte von denen. Machen die sich auch gegenseitig? Ich fände eigentlich besser, wenn die... Ich denke schon, ja. Wenn die nicht Frauen belästigen, sondern wenn die einfach vielleicht auch, macht man ja auch sonst in Sportarten oder auch in der Kunst, also Bands üben ja auch miteinander. Dann störe ich als Band. Bands zum Beispiel. Üben auch, ja. Nee, da bin ich ja mit meinen anderen Bandkollegen in einem Proberaum, Übungsraum. Übungsraum heißt es. Das heißt Bandübung. Probe so lange... Du übst so lange? Ich übe so lange, bis ich denke, ich könnte jetzt damit mal rausgehen. Da wäre vielleicht auch so ein Tipp an die Pickup-Artists, dass die sich einfach irgendwo eine verschanzte Lagerhalle mieten und erstmal sich gegenseitig sexuell belästigen. Ah, jetzt, ja. Bis sie wirklich richtig gut sind. Vielleicht sind sie dann auch mal freundlich und keine Sexisten mehr. Oder aber prügeln sich in der Halle einfach tot und dann ist auch gut. Also... Ich lasse wieder kein gutes, man kann kein gutes Wort an dieser Zunft lassen. Also an alle, die sich als Pickup-Artist verstehen, ihr könnt euch mal ficken. Während ich mich mit dem Typ unterhalten habe, mir ist aufgefallen, ich habe noch nie wirklich wie alt bin ich? 49 Jahre? 49,5. 17 Jahre? Irgend sowas, irgendwas dazwischen. Ich habe noch nie eine Frau so angesprochen mit dem Hintergrund, also dieses Frauen ansprechen, das, was Pickup-Artists machen, habe ich tatsächlich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich bin hin und her gerissen, weil sein Bist du aus Stuttgart ist ja noch wirklich die netteste Nummer, die so ein Pickup-Artist eigentlich drauf hat. Also das deswegen, ist der Einstieg und weiter wollte er nicht verraten. Weil da sind ja immer, also was sie als Kunst bezeichnen, sie sind einfach nur Volltrottel, die keine Grenzen kennen, aber... Es geht ja auch hauptsächlich darum, jemanden psychologisch zu brechen. Also es ist ja immer diese Mischung aus Kompliment und, aber du bist auch so ein bisschen scheiße. So. Ach so. Ja. Ich dachte, es geht darum, dass man Geschlechtsverkehr hat. Ja, aber mit miesen Mitteln. Weil wenn du einer Frau ja einfach nur sagen würdest, also ich bin jetzt wieder Markus Söder, der ist wahrscheinlich auch Pickup-Artist. Oh, dafür könnt ihr mich verklagen. Und ich würde die Klage annehmen, weil das war unfair gegenüber Markus Söder. Da möchte ich mich jetzt offiziell entschuldigen. Man kann über Markus Söder viel sagen, aber er ist kein Pickup-Artist. Das ist bei dem Aber wieder. Das wollten wir doch nicht mehr machen. Ja, aber in dem Fall ist es gerechtfertigt. Da muss man Markus Söder mal in Schutz nehmen. Aber er ist kein Pickup-Artist. Man kann Hitler ja viel vorwerfen. Da ist keins gerechtfertigt. Genau. Ich bin kein Rassist. Sehr gut. Wir haben noch immer drauf. Wusstest du übrigens, dass Markus Söder überhaupt gar kein Bier trinkt? Fand ich einen super interessanten Fact. Grundsätzlich nie? Nee, er mag kein Bier und bei Volksfesten lässt er sich aber trotzdem als bayerischer Ministerpräsident, musst du ja eine Maß in der Hand natürlich haben. Und er nippt da aber nur einmal dran, weil er wirklich nicht mag. Stell mal vor, du bist Ministerpräsident von einem Bundesland. Bundeskönig von Bayern. Wo du eigentlich mit, das ist das einzige Bundesland, wo du wirklich dir einen hinter die Binse hauen kannst bei öffentlichen Terminen. Und dann bist du jemand, der das Getränk nicht mag. Das ist schon bitter. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Markus Söder voll der... Aber das denkt er wahrscheinlich auch über Bier. Ist schon bitter. Ja, wahrscheinlich. Mm. Obwohl, es bayerisches Bier. Stimmt. Ist ja bitter mit 8 Zuckerwürfeln. Du haust dir da auch so ein helles Schau rein. Weil so einen hippen, ein Gustl. Ein Gustl. Ein Gustl trinke ich. Ich habe hier so ein Gevard. Das ist französisches Bier hier. Genau. Ach stimmt, wir haben euch noch gar nicht abgeholt. Sonst klären wir immer stundenlang unsere Getränke. Ja, warum eigentlich? Ich trinke ein Augustinerbräu München Lagerbier Hell. Gegründet 1328. So, und du? Ein französisches Bier, Gevard. Gevard? Frisische Erb. Aus Nordfrankreich. Nordfrankreich, ja. Nordostfrankreich. Ja, sonst wäre der ein Elsässer Bier. Dann wäre ein Kronenbourg oder so. Kronenbourg. Oui. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe noch Kronenburg oben. Ach. Hol mal nach der, nach der Werbung. Ja, gefällt mir gut. Krobi. Ja. Jetzt habe ich schon fast alles verschossen. Alles verblasen. Ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe 100.000 lustige Sachen. Alles schön. Ja. Ich hatte ja eine Geschlechtskrankheit. Ja. Und musste mich dann isolieren deswegen. Für alle Fans, die die letzte Folge verpasst habt. Ich hatte eine tropische Geschlechtskrankheit. Drückt jetzt Stopp, weil das geht super in den Streaming-Portalen. Ihr drückt Pause einfach. Dann springt ihr die Folge zurück, hört euch alles an und dann kommt ihr wieder hier an dieser Stelle rein. Wir lassen euch zum Pause-Drücken jetzt kurz Zeit. So, jetzt habt ihr alles gehört aus der letzten Folge und jetzt können wir wieder weitermachen. Genau, zack. Wie bei einer guten Serie, so sind wir. Ja. Und dann saß ich drin. Und was ist dein Rekord, dich nicht körperlich zu pflegen am Stück in Tagen oder Stunden oder Minuten? Ich weiß nicht, was deine längste Einheit, Jahre, Monate, Wochen? Wahrscheinlich irgendwann am Ende meines Studiums passiert, würde ich sagen. Wenn man so eine Arbeit schreiben musste oder für eine Prüfung gelernt hat und sich eingekesselt hatte. Aber da komme ich auf 3 Tage maximal. Also 3 Tage ohne... Ja, genau so war es bei mir auch. 3 Tage. Du schaust aber anders als 3 Tage. Ich habe es mal geschafft. Mehrere Tage. Ihr könnt ja mal recherchieren, was gerade die Quarantäneregeln sind, wie lange. Also du hast die Quarantäne durchgezogen. Ja. Aber viel Wasser gespart. Aber das Gute war, an meiner Geschlechtskrankheit. Aber Zähneputzen hast du schon gemacht. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Du meinst nur ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hast du ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich schau dir auch die ganze Zeit auf die Zähne. Da hast du seitdem noch mal die Zähne geputzt. Mm-mm. Da klebt ja, dir eine ja, ganze ja, Lasagne ja. in deinem Mund. Ich hatte einen plant-based Cheeseburger. Nee, ein Chicken. Egal. Okay. Wo war ich? Genau, ich habe mich... Aber das Gute war, das war eigentlich auch nur ein Symptomtest. Weil ich wollte wissen, ob ich meinen Geruchssinn verliere, weil dann wäre es vielleicht Corona gewesen. Ah. Aber ich habe mich wirklich nach 2-3 Tagen, habe ich es kaum noch ausgehalten, den Geruch von mir selber. Aber dann hast du doch 4 Tage durchgezogen. Ja. Ja, ja. Aus Prinzip. Ich glaub, also in meiner Geschlechtskrankheit, wie lange war ich drin? Ich glaube 11 Tage. 11 Tage, ja. 11 Tage. Die hast du durchgezogen komplett? Ja. Hast du mal ab und zu gelüftet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ich habe auch sehr viel geraucht. Ich hätte gerne wirklich eine Geruchsprobe aus die. Weißt du, einfach nur mal, wirklich nur ganz kurz. Also nicht so, dass du in den Raum reingehst und wieder Zeit brauchst, um wieder rauszugehen, sondern nur so keine Sekunde, einfach nur kurz den Duft in der Nase, wie die Stinkebude da gerochen hat. Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ich habe so ein Q-Tip, so ein Wattestäbchen in dem Bereich zwischen Oberschenkel und Hodensack einmal durchgezogen und habe ich hier dabei. Oh, in einem Reagenzglas. In einem Reagenzglas. Ist für dich. Bitteschön. Okay. Ich überlege mal, ob ich das noch während der Folge aufmache. Oder wir machen am Ende der Folge auf. Ja. Ich werde dieses Reagenzglas am Ende der Folge öffnen. Ich wusste gar nicht, dass so ein Q-Tip. Du sprichst das Englisch aus, ja? Q-Tip. Da bin ich Kartoffel. Da sage ich Q-Tip. Ich dachte Q-Tip. Auch immer, die werden aus Kühen gemacht. Ach so. Ja, ein Q-Tip. Ach, daher kommt das. Ja, wahrscheinlich. Aber dann stelle ich das hier jetzt mal ab, dieses kleine Reagenzglas. Ah, jetzt wäre beinahe dieser Korken schon abgeflogen. Aber das ist schon die schlimmste Zone, oder? Zwischen Bein und Hodensack. Ja. Wo riecht schlechter? Und dein Arm ist auch relativ heftig. Ich kenne nur den englischen Begriff dafür, der Gusch. Gusch, wo ist das? Das zwischen Hodensack und da, wo man gut stuhlt. Zwischen Arschloch und Hodensack? Ja. Das, auf Deutsch heißt das Damm. Ah ja, stimmt, ja. Damm. Ja. Der wird auch durchgeschnitten, wenn du ja, ich sag aber Kind mal, gebärst. Ich sag mal, da reden wir ja über wenige Quadratzentimeter. Oh Gott. Ja, das wir werden sehr viel von Gebärenden gehört, weißt du. Und dann machst du so einen Witz. Arschlöcher sind nur einen Fingerbreit von Pussys entfernt. Also, so. Du musst aufhören, mit Pickup-Artists rumzuhängen. Das ist ja, stimmt. Er wird immer schlimmer jetzt gerade. Ja, jetzt beherrsch dich doch mal. Das war ein Zitat aus Team America. Ja, fuck yeah. Aber du bist musst du aufpassen hier. Weißt du, erst 11 Tage isoliert, ungeduscht. Und dann, das Erste, was du triffst, ist ein Pickup-Artist. Ich mache mir wirklich Sorgen. Und ein Zahnarzt sollte ich vielleicht als nächstes treffen. Ja, den solltest du auch treffen. Mit dem soll ich mal sprechen. Also ich mache dir mal eine Liste von Leuten, die du treffen solltest. Und jetzt hörst du mal auf, eigenständig Leute, ich muss dich mal jetzt an die Hand nehmen. Kommt der aus einer Isolation, raus und wen will ich denn zuerst treffen? Bist du zufällig Pickup-Artist? Ja, das bin ich. Kommst du aus Stuttgart? Na, der hat mich getroffen, dieser Pickup-Artist. Ja, du musst mehr aufpassen. Er hat mich voll gelabert. Du musst da aufpassen. Ich muss besser aufpassen, ja. Vielleicht sollte ich mich mal wieder isolieren. Ja, vielleicht, ja. Und mich dabei waschen und mir die Zähne putzen. Der wäre eine Idee. Morgens, ja. Mittags, abends. Du weißt ja, dass du alles vor die Haustür bestellen kannst. Ja, das ist schon geil. Ja. Und dann könntest du ja auch mal so ein Stück Kernseife einfach, das reicht ja. Ich hatte ja Hygieneprodukte da. Ach so, aber hattest du sogar da, ja. Ich meine, Körperpflege mache ich nicht für mich. Grundsätzlich nicht. Hat mich nie interessiert. Ich mache das für andere. Ach so. Ich dusche morgens für euch da draußen. Nicht für mich. Mir ist das egal, wie ich rieche. Also ich gebe dir teilweise recht, weil, aber. Also der Moment, wo du anfängst mit Körperpflege, ist immer für andere. Also du, wenn du dieses Gefühl hast, ich könnte riechen, gibst du dich in die Körperpflege, ja, bevor du riechst. Genau. Wenn du dich nämlich selbst riechst, weißt du, fuck, ist zu spät. Deswegen machen wir das immer erstmal für andere. Genau, und wenn es dann zu spät ist, kannst du sagen, ach komm, jetzt ist auch egal. Da funktioniert das Vorsorgeprinzip hervorragend in den meisten Fällen von Menschen. Wenn man sagt, ich gehe mal sicherheitshalber, weil sonst könnte ich über den Tag anfangen zu stinken, wenn ich nicht jetzt schon stinke und selbst noch nicht wahrnehme. Genau. Ja. Also mein Hauptgrund, dass ich morgens dusche, ist, weil meine Haare immer in alle Richtungen wegstehen und ich aussehe, als wäre ich gerade umgefallen. So wie Doc aus Zurück in die Zukunft siehst du morgens aus. Ja, so ein bisschen, genau. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich reinige für mein Haupthaar. Ah, ja. Restkörper ist mir relativ egal. Echt? Ja. Also den reinige ich dann mit. Aber eigentlich nur mein. Wer bei mir sträflich vernachlässigt wird, wirklich. Ist dein Haupthaar? Nee, würde mich auch mal interessieren. Mein Rücken wird sehr selten aktiv eingeschäumt. Also der bekommt, ist Nutznießer von den Haaren, dass da mal Seife rankommt. Aber mein Rücken wird wirklich sträflich vernachlässigt. Ja, gut, aber. Ist doch egal. Was, mit dem hast du einfach nichts zu tun. Nee, also wir haben uns auch entfremdet. Ja, genau. Ich habe ihn auch noch nie persönlich gesehen. Nur durch Spiegel. Nur durch Spiegel. Wie fremd man seinem eigenen Rücken ist. Ja. Du hast ihm noch nie Auge. Ja, aber selbst Spiegel. Da Auge. Brauchst du dann irgend so eine Spiegelkonstruktion. Dann, nee, mit, weißt, die kann man schon sehen. Ja, boah, viel zu anstrengend. So weit kriege ich meinen Kopf nicht rum. Aber wie entfremdet man vom eigenen Rücken ist. Ja, oder auch mit den Jahren, wie man sich von seinen Füßen entfremdet. Ich habe wirklich immer weniger mit meinen Füßen zu tun. Da habe ich auch eine große Distanz zu. Als Kind hast du ja irgendwo im Gesicht, also als Säugling jetzt. Ja. Ich kenne einige Säuglinge, die sind. Da sind die nach. Stimmt. Also die Ferse ist der Stirn näher als fast jedes andere Körperteil bei Säuglingen. Ja. Und mit den Jahren geht es immer weiter. Und jetzt, ich bin in so einem Alter, wenn mir was runterfällt, ich heb's nicht mal mehr auf, weil es mir einfach zu weit weg ist und mir zu egal ist. Weil es in der Nähe der Füße ist. Und weil es in der Nähe der Füße ist. Ich will einfach nichts mehr mit diesen Füßen zu tun haben. Da finde ich eine gesunde Einstellung. Ich, ich bekleide sie mit einem Strumpf und einem Schuh. Ich bin da vollkommen morgens bei dir. Und abends entstrumpfe ich es, wenn ich dazukomme. Da muss ich nochmals in Bayern sein, da bin ich bei dir. Gibt ja auch, also sieht man auch wirklich, also perverse Menschen, perverse Podcaster, die haben eine Fußobsession. Ich kenne zum Beispiel einen Podcast, die cremen sich ständig die Füße ein während des Podcasts. Oh ja, ja, stimmt, ja. So ein Loser-Podcast. Dieser Podcast, der immer bei uns klaut. Der immer bei uns klaut, ja. Ja. Vielleicht sollten wir unseren Podcast nicht mehr in die Cloud laden. Okay, wir schneiden hier an dieser Stelle. Wir schneiden hier, damit Fest und Flauschig nicht schon wieder Ideen von uns klaut. Olli Schulz hat sich letztens total aufgeregt und ich finde wirklich unangenehm, wenn sich alte Männer in Podcasts aufregen. Da kommt nichts Gutes bei raus. Worüber hat er sich aufgeregt? Über viel. Also er hatte auch richtige Punkte, aber weil er aufgehört hat zu rauchen. Ja, ja, ja, das habe ich gehört, ja. Da war er sehr aggressiv. Ich meine, über den Super Bowl kann man sich aufregen. Ich habe heute auch Olympia noch auf dem Programm. Oh. Würde ich gerne noch drüber reden. Ja. Da werden wir wahrscheinlich sogar politisch. Genau, wir schneiden ja jetzt diesen schlechten Wortwitz bei mir raus und ich glaube, diese Zeit nutzen wir gleich für eine Pause, oder? Das können wir machen, ja. Ja, dann fällt der Schnitt nicht so auf. Ja, welchen Wortwitz wollten wir raus? Hier mit, wir sollten, ich mach doch nicht nochmal. Doch, mach nochmal. Wir haben nicht genug Schnittbudget. Ich kann weißt, mir was jetzt in unseren Schnitt, eigenen Podcast anhören, damit ich diesen... Weißt du, was ein Schnitttag kostet? Ja, aber bei uns wird ja nicht geschnitten, deswegen. Aber wenn ich ihn jetzt hören will, müsste ich zurückspulen und in unseren eigenen Podcast reinhören. Das kannst du ja keinem zumuten. Stimmt, ja. Also mach ihn bitte nochmal und dann gib mir in die Pause. Gibt doch nichts Besseres, als mit einem schlechten Wortwitz in die Pause zu. Okay. Das machst du auch für die Leute da draußen, für euch, die ZuhörerInnen. Okay, okay, dann mache ich ihn jetzt noch einmal. Also vielleicht sollten wir... Ihr liegt hier im Schaumbad, das ist schon so ein bisschen dekadent, oder nicht, oder was? Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Und noch ein bisschen Schaumbad. Wie habt ihr das hinbekommen hier mit dem Schaumbad? Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Zusätzlich zum Schaumbad und noch ein bisschen Schaumbad. Und noch ein bisschen Schaumbad. Schaumbad? Schaumbad. Schaumbad? Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. Schaumbad. So, wir kommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt sie genossen. Wir haben sie nicht genossen. Doch, ich habe sie genossen. Ja, ich nicht. Ich habe es jede Sekunde gehasst. War wirklich so. Wirklich? Ich habe sehr viel geraucht in der Pause und dann waren wir hier und plötzlich ist ein amerikanischer Rapper hier durchs Bild gelaufen und sitzt jetzt hier. Ja. Ein Überraschungsgast. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir hatten eben noch gesagt, unser Besuch hat abgesagt. Jetzt haben wir anderen Besuch. Jetzt haben wir besseren sogar. Und ich sag nur, no fronts, just kicks. No fronts, no tricks, no soapbox politics, no guns, just blunts. We kick this just for fun. Yes. Der sollte als Beweis ausreichen. Wir haben Dan von Doggy Dog da, der tatsächlich, und da musst du uns jetzt aufklären, ihr werdet nämlich gleich überrascht sein, der spricht Deutsch. Wieso spricht jemand von Doggy Deutsch? Ich weiß Doggy es. Deutsch. Doggy Deutsch. Seid ihr so eine Coverband? Doggy Dan. Doggy Dan. Er hat extra Deutsch gelernt für diesen Auftritt heute. Ja. Danke, dass du Deutsch gelernt hast. No problem, you are welcome. Ich habe eine Oma, sie wohnt in Heidelberg und immer als wir klein waren, als Kinder, sie hat uns Geschichten erzählt von die Brüder Grimm. Und da habe ich gelernt, German ein bisschen. Ah, ja. Das ist wirklich ganz toll. Ja. Liebe Stadthalle Göppingen, wie findet ihr Daniel? Die Leute lieben es, wenn Amerikaner Deutsch sprechen. Ja, stimmt. Ja, das ist so der Wetten-das-Moment gewesen jetzt gerade so. Weißt du, Amerikaner spricht kurz Deutsch, ja. Der Bürgermeister von Göppingen ist auch hier. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Nee, aber jetzt mal im Ernst, wo kommst du her? Erstmal ein gepflegtes Aloha from Hell, meine lieben Schätze. Schön, stimmt, dass ich so spontan bei euch hier in der Rumpelkammer sitzen darf. Studio 9. Du kannst, es ist wunderschön. Kannst ruhig erwähnen, dass wir im Lagerraum von einem Medienunternehmen sitzen. Ja, wir sitzen in einem Lagerraum von einem Medienunternehmen. Konzerns. Ja. Medienkonzern. Und ich habe hier den wunderschönen Camping-Klappstuhl bekommen, ja. Wo ich ganz geil hier mein Bier parken kann. Ah, du kannst Bier parken, ja. Es ist immerhin, super. Ja. Dieses diese Mikrofone kostet eins irgendwie 12.000 Euro, aber der Stuhl kostet dafür nur 4,25 Mark. Und du denkst, wir sitzen gut. Weißt du, wir sitzen auf Holzstühlen ohne Polster, die, glaube ich, im Obi-Markt gekauft wurden. Jungs, es ist wie eine Gartenparty ohne Garten. Aber ich habe gehört, der Produktionsleiter von diesem Medienkonzern hat die bei eBay Kleinanzeigen umsonst gekriegt. Habe ich gehört. Hast du gehört? Habe ich gehört. Hast du gehört. Du kennst ihn ja auch gar nicht so, gell? Genau, aber jetzt mal jetzt zum wirklich, Gast. Wir haben hier jemanden sitzen. Wir reden nur Quatsch. Die meisten halten das wahrscheinlich noch immer für einen Scherz, dass wir Dan von Doggy Dog hier haben und der auf einmal Deutsch spricht, weil die denken, Moment mal, Doggy Dog sind doch US-Amerikaner. Erzähl uns doch mal einfach, seit wann bist du bei Doggy Dog? Ich bin jetzt seit 15 Jahren mit den Jungs auf Tour unterwegs und wurde quasi von denen eingesammelt. Ich war mit meiner alten Band, mit Highfly, ganz normal Tour-Support irgendwann gewesen für eine kleine Deutschland-Tour. Das waren so 6-7 Shows oder sowas. Und wir haben uns sofort richtig gut verstanden, waren so kumpelmäßig unterwegs gewesen. Und am Ende von dieser Tour hieß es dann so, ey, du bist ein cooler Dude, kannst auch ganz ordentliche Tüten drehen, du kommst jetzt mit uns mit. Ja, und der Rest ist quasi Geschichte. Ich mache den Hype Man bei Doggy Dog, also quasi der zweite Sänger neben Herrn John Connor, und unterstütze ihn da so bei den diversen Songs, ob das jetzt No Fronts ist oder Who's the King, beziehungsweise Expect the Unexpected, What Goes Around Comes Around. Und gegen Ende ist es halt natürlich dann immer cool, die Crowd von zwei Seiten bearbeiten zu können, weil meine Jungs erwarten natürlich auch viel vom Publikum. Da ist die ganze Zeit Rumgespringe, Gehüpfe, Pogo, Crowdsurfen und so weiter und so fort. Und ach, ich glaube, da habe ich eine ganz gute Position bekommen und bin ein glückliches Mädchen. Also ich darf wirklich durch Doggy Dog meinen Rock'n'Roll-Traum leben, den ich schon als 13-jähriger Teenager hatte. So. Wie reich bist du? Unfassbar reich. Sehr also ich gut. weiß nicht, glaub wohin ich. Mit der Kohle. Ich fahre zu Hause schon immer mit der Schubkarre so durch die Gegend. Kommen immer ein bisschen blöde Blicke von den Nachbarn, aber so langsam haben sie sich dran gewöhnt. Also das ist einfach eine goldene Regel, wenn du heutzutage viel Kohle machen willst, auch an die jungen Leute, kannst du wahrscheinlich unterschreiben, geht ins Musikgeschäft. Also da steckt noch die Kohle. Ey, es ist wirtschaftlich die beste Idee, eine Rockband zu gründen. Also vor allen Dingen Kids, schnappt euch Gitarren und so weiter. Aber ich habe was Neues gelernt tatsächlich. Ich bekomme ja auch, wir haben uns eben kurz noch unterhalten, auch eher aus dem Punkrock, und natürlich kennt man da diesen Begriff Hype Man nicht. Mhm. Weil das ist so ein Hip-Hop-Konzept, gell? Der zweite MC, der unterstützend dabei ist. Genau, richtig. Damit die Stimme fetter wird und falls man sich mal verhaspelt, auch noch eine zweite Stimme richtig mithaspelt wahrscheinlich. Naja, also man teilt sich dann auch schon so ein bisschen die Strophen halt auf, dass jeder so seinen Moment to Shine hat, wie es auch heißt. Und der Hype Man ist im Endeffekt ja auch einem Punkrock- oder Hardcore-Publikum bekannt, dadurch, dass fast jeder Rapper, ob es jetzt ein Eminem ist oder irgendwelche deutschen MCs, ein Kool Savas, ein Sido, ein Wherever, jeder hat noch einen zweiten oder dritten MC sogar mit dabei, wie du gerade richtig schon gesagt hast, einfach damit es fetter klingt und damit man sich vielleicht auch ein paar Bälle so zuschmeißen kann, beziehungsweise jemanden wie bei der Comedy zum Anspielen halt hat und du dich dadurch dann halt schön ergänzen kannst. Ja, wie bei einem Podcast eigentlich auch. Ich bin sozusagen auch Peters Hype-Man. Mein Sidekick. Trifft es besser, ja. Peters Podcast mit seinem Sidekick Jean-Paul Prüm. Ja, so, und so ungefähr, ja. So habe ich auch. Ich habe tatsächlich der Hype Man finde ich, aber nur kurz, ja? Der Hype Man finde ich einen super Titel für einen Hollywood-Film, so. Hype Man, ja. Nach dem Joker läuft der Hype Man. Weißt du? Ja. Also auch so ein verrückter Hype Man, der irgendwann so anfängt, leicht neidisch zu werden auf den First MC, oder wie nennt man den ersten MC? MC, ja. MC, genau. Genau. Und der Hype Man hasst irgendwann den MC. Wenn toller Hollywood-Film. Gibt's natürlich nicht bei Doggy Dog. Man könnte es auch jetzt wieder auf die Simpsons übertragen mit Krusty dem Clown und Psycho-Bob, der Stimmt, ja auch quasi so der Hype-Man von Krusty ist, aber ja auch lieber so im wirklichen Rampenlicht stehen würde. Stimmt, ja. Ich glaube, in solchen, in den Sphären nennt man es dann Sidekick, oder? Oder den Sideshow. Sideshow-Bob, ja. Aber der hieß ja auch früher, du Tingle, hast eben auch schon, wir haben uns unterhalten, wir sind schon alt, wir sind wirklich schon alt, wir gehen auf die 60 zu, Dan und ich. Du bist 17. 14. 14. 3. Früher hieß er ja Tingeltangelbob, genau. Als es noch im ZDF lief. Nee, im Deutschen heißt er Tingeltangelbob und auf Englisch heißt er Sideshow Bob. Ja, das ist Deutsch-Englisch-Ding. Heißt war nicht, das gar keine ZDF-Sache und ProSieben-Sache? Das ist okay. Deutsch-Englisch-Ding. Habe ich wieder was gelernt. Ja. Danke, Doggy Dog. Genau. Zwei Fragen. Bitte. Erste Frage. An die Runde auch. Gibt es eine gute deutsche Übersetzung für das Wort Hype? Okay, könnt ihr mal drüber nachdenken? Ja. Zweite Frage. Die habe ich vergessen. Sehr gut. Ich wollte, glaube ich, einfach nur mein Profil ein bisschen schärfen für dich, dass du weißt, wer ich bin. Ich habe nicht die leiseste Ahnung von Musik. Das macht überhaupt nichts. Ich nicht auch nicht. Stimmt, vielleicht sollte ich dir mal erzählen. Also Peter ist wirklich ein Phänomen, weil ich weiß natürlich, wer Doggy Dog ist. Aber Peter hört tatsächlich einfach seit... Der hat früher mal irgendwann Hardcore und Punkrock auch kennengelernt, weil er auf den richtigen Konzerten war. Aber eigentlich hört er seit 10 Jahren nur KIZ. Und seit ungefähr einem Jahr hört er kein KIZ mehr, sondern er hört nur ein Lied von Danger Dan. Und zwar, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja gut, ja. Wissen wir, wo nur wir intellektuell dran sind. Gell? Damit du weißt, Musik interessiert ihn ungefähr so wie mich. Und Call of Duty. Ja nicht. Call of Duty. Ich bin kein Zocker. Mhm. Er, auch nicht. Er hat keinen Zugang zu Musik, deswegen. Ja. Ich stehe voll auf Call of Duty. Wenn ihr irgendwas über welche Attachments mal gut, an welchen Schalldämpfer mal gut an die Sturmgewehre machen kann oder so, fragt mich. Also ich schreibe dir gerne mal eine E-Mail da bezüglich, aber ja. Ich bin an Borderlands schon gescheitert. Oh, Borderlands ist auch hochkomplex. Aber darf ich gerade noch mal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast in Bezug auf Alter? Du darfst hier alles machen. Das geht mir nämlich so richtig auf den Sack, weil wenn ich jetzt schon mal hier in so einem Podcast zugange bin, dann möchte ich auch einen anderen Podcast und da ganz betont sagen, Baywatch Berlin, lieber Klaas, lieber der andere Kaffeearsch oder wie er heißt. Jakob Lund. Jakob Lund. Ey, ihr seid Mitte 30, beziehungsweise gerade mal Ende 30. Und in jeder von euren Folgen betont ihr, was ihr doch mittlerweile für alte Männer seid. Es ist einfach so furchtbar. Also ich werde jetzt 42 im April und habe überhaupt gar kein Problem mehr damit. Also wenn ich mir jetzt so 6, 28-Jährige angucke oder auch 32-Jährige oder 34. Also what's the fucking problem mit eurem Alter? So dieses, ich halte nichts mehr aus und man merkt den Verfall und ne. Ey, ihr seid einfach Weicheier. Also da muss man einfach auch mal die Zähne zusammenbeißen und weitermachen, ich glaub, das als ist ob nichts so gewesen wäre. Aber was ist denn da dran so geil, dass jeder Mitte-30-Jährige sich mittlerweile als alt bezeichnet? Weil die Zielgruppe von diesem Podcast Mitte-20-Jährige sind oder die Haupthörerschaft. Ja, und da wollen und sie denen erzählt man es, um sich da zu profilieren. Genau unser das Gleiche mache ich auch in meinem Privatleben. Ich habe verschiedene Freundeskreise. Ich habe einen, der ist so in den 20, ich bin selber Mitte 30 und den 20-Jährigen erzähle ich auch immer, was für ein alter Sack ich bin und dieses Narrativ halte ich immer aufrecht, so, ich bin alt und leide und will nur Mitleid kriegen von diesen Jungen. Also das ist die Mitleidnummer. Der Vorteil ist, wir sind jede Folge in unserem Podcast immer unterschiedlich alt. Also wir hatten schon jedes Alter in diesem Podcast. Die ZuhörerInnen wissen gar nicht, wie alt wir sind. Ah ja, dann. Ja. Also die können sich denken. Ich bin am 25. Juli 1987 geboren. Ah, interessant. Ja, war eine Lüge. Ja. Nee, stimmt. Ja. Ich bin zusammen mit Claudia Roth auf die Schule gegangen. Wir waren beide Manager von den Tonsteinen Scherben. So. Ich war die rote Front. Ich hätte aber tatsächlich noch eine Frage zu eurer Band. Du kannst wenn wir schon jemanden von Doggy Dog hier ja, du kannst ich, ganz ich hatte viele ja die Fragen alten Crossing All Over Sampler und ich hatte tatsächlich die Play Games von Doggy Dog auch auf CD damals. Die sah sehr schick aus, oder gekauft? Und ich habe auch gehört, sie kommt jetzt auf Vinyl wieder raus. Ganz kurz. Da haben wir uns drüber unterhalten. Aber was mich interessieren würde, du hast eben, wir haben uns ja wirklich hier auf dem Flur durch Zufall getroffen, erzählt, ihr macht keine neuen Alben mehr. Oder ihr habt keine neuen Alben geplant. Weil die alten so geil sind oder weil ihr keinen Bock habt? Weil wir einfach unfassbar faul sind und weil der Rest von meinen Mitstreitern ein ganz furchtbar verkiffter Verein ist, der überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Okay. Das war aber etwas überspitzt gesagt. Wir sind schon seit einem guten Jahr dabei, an neuen Songs zu arbeiten. Es gibt auch schon quasi zwei Hände voll, die jetzt nur sauber eingespielt werden müssen. Und ja, es kommt nochmal ein volles Doggy Dog Album, nur wann das jetzt sein wird, kann ich leider nicht sagen. Auch kleine Info, weil wir sind ja kein Musikpodcast, auf eine Platte muss man mittlerweile ein Jahr warten, bis die gepresst ist. Doggy Dog hat vielleicht eine höhere Zahl, vielleicht kriegen die das sogar im halben Jahr hin, aber es wird dauern, bis so eine Platte dann auch rauskommt. Soll ich dir das Geheimnis verraten? Wir haben jetzt schon einen Presstermin für die neue Platte, die noch nicht eingespielt ist, damit wir sie dann pünktlich haben, wenn die VÖ sein soll. So läuft das nämlich mittlerweile. So läuft es im Big Business. Auch für euch, ich weiß den Titel schon, weil ihr arbeitet da schon länger dran und die kommt ganz bald. Die neue Platte von Doggy Dog wird Chinese Democracy heißen. The Spaghetti Incident. The Spaghetti Incident _ The Chinese Democracy 2. Ja. Machen wir. Ich sehe auch schon das Merchandise vor mir. Ja, würde mich total freuen, wenn sie wirklich The Spaghetti Incident _ Chinese Democracy 2 heißt. Machen wir und du kommst dann ins Booklet unter Special Greetings und ja, Godfather-Aufnahmensgebung. Ja, ja. Mama, gar kein Problem. Sehr gut, sehr gut. Spreche ich mit Metalville, die sind da auch total offen. Hallo, so, das ist lustig, ich raff überhaupt gar nichts. Ja, also, wir haben wirklich rumgescherzt. Peter hat keine Ahnung von Musik. Aber wir holen auch die ZuhörerInnen ab. Metalville ist ein Plattenlabel. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ein Label ist. Eine Plattenfirma. Firma. Die presst. Die Platten rausbringt und unters Volk bringt. Das sind immer diese kleinen Logos, die unten rechts meistens auf der Platte stehen. Kann das nicht einfach auf Spotify hören? Warum braucht man da einen Presswerk? Da macht die Plattenfirma auch, die lädt die Songs dann hoch für dich. Ja. Es gibt ja Menschen, die gerne noch etwas physisch besitzen wollen. Ja, ich weiß. Ich bin nur ein bisschen provokativ. Ja. Ah. Weißt du, er holt die Leute auch mit ab, die von Musik keine Ahnung haben, weil er die Rolle auch nicht spielen muss, sondern die Rolle einfach hat. Aber sollen wir die Leute und den lieben Peter dann mit Musik nerven? Oder sollen wir über einfach... Die Leute lieben Musik. Die werden mit allem genervt. Wir hatten hier schon sehr viele... Wir hatten auch schon Booker hier, die über ihre Arbeit geredet haben. Das hat wir Peter sogar schon nicht. Marvin Endres hier. Wir hatten Marvin Endres hier. Wir hatten aber auch schon Musiker hier. Dann müsst ihr aber sehr verzweifelt sein. Du bist nicht sein. Der erste Musiker hier in diesem Podcast. Ja. Was? Du bist nicht der Erste. Ist, glaube ich, auch eine schlimme Folge für alle Leute, die nichts mit Musik zu tun haben. Wir hatten mal und du ist auf der gleichen Ebene die Erfolgsband aus Stuttgart Helmut Kuhl da. Und zwar Chris der Berg von Helmut Kuhl hier. Und mit dem habe ich mich über 3 Stunden über Musik verzettelt. Wahrscheinlich dauert die Folge so lang. Mindestens. Und Peter hat auch irgendwann ausgesetzt. Aber so war auch die Folge, als hier Marvin, der alte Medienmogul, hier war. Mhm. Da habe ich irgendwann kantonesische Lieder gesummt, weil mir auch zu verrückt wurde, weil die zwei nur über Katzenessen geredet haben. Also jeder muss leiden, also nimm keine Rücksicht auf Peter. Genau, auf gar keinen Fall. Ich stelle noch ein paar Nerdfragen, die gar keine Nerdfragen eigentlich sind. Ja. Hast du Discogs? Nein. Okay. Nein. Wer ist dein Lieblingsbundeskanzler oder Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik? Ich muss einfach sagen, weil ich ja schon so unfassbar alt bin. Oh, du armer Kerl. Ich bin ein Helmut Kohl-Kind. Ich bin unter Helmut groß geworden. Mein Opa war Helmut Kohl. Unser Vater war Helmut Kohl. Dann bist du quasi unser Sohn. Mein Opa war ein sehr großer Helmut Kohl-Fan. Natürlich hier CDU for life. So. Also Opa, bis er gestorben ist. So sind Opas und daher muss ich halt natürlich sagen, Onkel Helmut. Wir auch. Helmut Kohl ist... Weil er unser Vater war. Der hat alles... Der hat es uns ermöglicht, dass wir hier einen Podcast haben. Er hat den Kalten Krieg gewonnen. Sonst würde ich Filbinger, ich kann ihn nochmals richtig aussprechen, weil er einfach der Kanzler war, der nicht in Erinnerung geblieben ist. Der war ja nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Kiesinger? Ich meine Kiesinger, genau, den meine ich. Fast US-Präsident, aber dann doch nur deutscher Bundeskanzler. Man denkt, er wäre viel Filbinger gewesen, obwohl der ja... Dein Lieblingsbundeskanzler ist Kiesinger? Ja, einfach nur, weil ich nichts von dem weiß. Okay, der hat sich extrem angelegt mit dieser 68er-Bewegung. Der hat ihr linken, widerlichen Leute, verpisst euch von der... Nee, so hat er gar nicht geredet. Ja. Der hat Schwäbe, ich glaube, der war Schwabe. Ja, auf jeden Fall hat er die gehasst. Die 68er schlucken heute Globulis und gehen auf die Straße, weil sie ein Virus in der Hand haben. Vielleicht doch recht gehabt. Vielleicht hat er gut. Mein Lieblingsbundeskanzler, Whisky Willi. Oh. Willy Brandt. Ja. Der hatte nämlich ein ganz schlimmes Alkoholproblem, genau wie ich. und ist, hat Kreislaufzusammenbruch gekriegt an diesem Holocaust-Denkmal in Polen. Ja. Also das ist der unangenehme Witz, den er häufiger macht. Das musst du jetzt einfach ignorieren. Lass uns nochmal über Doggy Dog reden. Aber da schließt sich der Kreis. Mein Opa war auch Alkoholiker. Also wer saufen kann, der kann am nächsten Tag arbeiten. Ey, das hat mein Opa irgendwie halt 60 Jahre lang durchgezogen. Diese Aussage halte ich für Unsinn. Immer, also das hört man ja öfter. Wer saufen kann, kann auch aufräumen. Wer saufen kann, kann auch arbeiten. Wer saufen kann, kann XYZ. Nee, das hat miteinander gar nichts zu tun. Wer saufen kann, kann danach möglicherweise nicht mehr aufräumen oder arbeiten. Irgendwann. Stille. Stille. Ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben so ernst angeguckt von dir, wie gerade eben. Ja, weil ich drüber nachgedacht habe. Wir kennen uns seit 12 Minuten. Ich überlege aber auch gerade, wie mir von dem kiffenden Haufen Doggy Dog zu Willy Brandt gekommen Willy Brandt und dem Alkoholiker. Genau, lasst uns lieber über mich sprechen. Ja, genau. Wir haben einen Gast da. Wir haben einen internationalen Star hier. Ein Gast da oder ein Gaststar? Gaststar da. Gastada. 5 Euro in die Wortspielkasse. Ja. Wir hatten eben schon schlechte Wortwitze vor der. Schlechte Wortwitze schneiden wir grundsätzlich. Ach, wir schneiden hier. Achso, das hätten wir dir also vorher sagen sollen. Hier wird nichts geschnitten in diesem Podcast. Wir sind der transparenteste Podcast überhaupt. Hier wird nichts geschnitten, ja. So ein geschockiertes Gesicht habe ich auch lange nicht mehr. Ich habe gerade überlegt, ob ich aus dem Transparent einen Transpirierwitz mache, aber dann dachte ich, nee, der ist zu flach. Vielleicht schneiden wir dann das erste Mal in der Geschichte des Podcasts. Wenn du den Transparierwitz machst. Es wäre mir eine Ehre. Dann mach ihn mal und wir die Redaktion. Nee, ich hätte tatsächlich noch ein paar ernsthafte Fragen, wenn ich darf. Ja, okay, bitte. Ja. Schieß raus. Weil ich habe Doggy Dog, und das ist wahrscheinlich vielen Leuten so gegangen, nach der Playing Games, hieß sie so? Ja, sie hieß so. Play Games. Mhm. Siehst du, also ich habe ganz gefährliches Halbwissen ab, eigentlich schon von Anfang an, weil da war ich 15, als ich die geil fand. Mhm. Und danach habe ich Doggy Dog aus den Augen verloren. Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, was mit der Band passiert nach Play Games? Kamen da noch Alben? Und war mal irgendwann so eine Phase, weil Crossover war ja mal komplett tot. Ja. Was haben die Jungs da gemacht? Und du bist ja auch 15 Jahre jetzt schon dabei. Also seit 2007, richtig? Richtig. Was in der Zeit vorher passiert und was seitdem du dabei bist passiert? Also man muss dazu sagen, Doggy Dog kommt ja eigentlich aus diesem New York Hardcore-Umfeld. Also mit Bands wie Agnostic Front, Madball, Sick of It All. Ist halt alles so diese gleiche Suppe. Und durch den Einsatz vom speziell Saxophon anstelle von einer zweiten Gitarre und diesen, ja, ich sag mal, Rap-Lyrics oder Hip-Hop-Style, der da mit einfließt, war es halt kein wirklicher New York Hardcore, sondern dieser Crossover hat sich da schon rausgebildet. Und die Allboro Kings Platte war ja so ein Szene-Ding, hoch 10, womit die Band ja auch damals den Euro-Video-Contest von MTV gewonnen hat, als Breaking Through Artist. Da haben sie sich durchgesetzt gegen H-Blocks, Alanis Morissette, gegen Weezer und so weiter. Und sind dann so richtig. Ich wollte gerade einen Witz machen, eine harte Konkurrenz, aber dann hast du Weezer gesagt. Weezer und dann Weezer ist immer geil. Ja, ja. Weezer ist geil. Island in the Sun, oder? Und dann war das so ein Underground-Ding halt gewesen. Und mit der Play Games, die zweite Platte, die dann kam, die wurde dann schon durch Roadrunner Records, durch das Plattenlabel, dementsprechend kommerzialisiert. Und schwuppdiwupp finden sich meine Jungs durch den Manager Bär, der damals die Fanta 4 Bärleska war der Manager von Doggy Dog. Wir sind hier in Stuttgart, jeder kennt Bärleska. Der war auch im Konzert von uns im Universum gewesen. Also nicht, dass ich Bärleska persönlich kenne, aber jeder kennt Bärleska. Ja. Und der hat meinen Jungs, also der Band, damals gesagt, so ey, hier, die Bravo, das ist Deutschland, Schrägstrich, Europas größte Jugendzeitschrift. Die wollen jetzt hast zwei du auch Seiten, Peter, die wollen einen zwei Seiten Bericht über euch bringen und Ja, so eine Ami-Band, die kennt natürlich nicht die Bravo, beziehungsweise die Auswirkungen, die das mit sich bringt. Zack, waren dann Doggy Dog zwei, dreimal in der Bravo halt aufgetaucht. Und damit bist du natürlich in der Alternative-Szene oder in der Hardcore-Szene oder Punkrock, whatever, komplett unten durch. Dann bist du halt verbrannt. So. Und die sind dann immer noch eine Zeit lang auf diesem Hype geschwommen. Ich weiß immer noch nicht das deutsche Wort dafür. Und naja, dann ging es dann halt irgendwann so langsam, aber stetig ein bisschen bergab. So, dass die Band sich irgendwann aus ihrem Plattenvertrag rausgeklagt hat. Okay. Also Doggy Dogg waren so die typische Band, die diese 360-Grad-Deals am Anfang unterschrieben hat. Und durch diesen Rechtsstreit, der, glaube ich, 6 Jahre gedauert hat, war die Band komplett gefreezed gewesen. Das heißt, du verpasst eine komplette Generation Rock'n'Roll-Kids damals, ja, ja, die quasi deine Fans, Käufer oder ja, Schicht waren, die du ansprechen wolltest. Ja. Und wahrscheinlich bist du The Lost genau Doggy Dog Generation. Ja. Ja. Ja. Und ich kam halt quasi dazu, als die nach einer langen Zeit wieder den Anlauf genommen haben, um wieder auf Tour zu gehen und mit der Walk With Me Platte, die übrigens von Klaus Krapke produziert worden ist. Thump. Der Sänger von Thump, genau richtig. Und eine Skateboard-Ikone in Deutschland. Hat mich auch sehr gefreut, wie Peter wieder. Natürlich weiß er, das interessiert mich aber null. Aber egal, Thump, sehr gute Band auch damals. Ich habe 2 sehr gute Platten gemacht, ja, und dann eine egale Platte. Aber ja, egal, die ersten 2 waren hervorragend. Die Encore und die Exposure. Ja. Ja. Naja, und da bin ich dann über diverse Umwege auch bei Klaus Krapke im Studio gelandet, damals als diese Platte aufgenommen worden ist, habe da auch ein paar Backing-Tracks drauf gemacht und war dann irgendwann fest im Tour-Ensemble bei der Band mit am Start gewesen. Und habe ich dir eben schon mal kurz gesagt, für mich als Kind aus der Eifel, ich komme aus einem kleinen Ort am Rand vom Nürburgring, so, ich bin ein absolutes Dorfkind. So, wo kommst du denn her aus der Eifel? Aus Mendig. Ah ja. Sagt dir die kleine Stadt Prüm was? Ja, klar. Ja, interessant. Natürlich sagt mir Prüm was. Ja. Das ist aber schon wieder sehr nah an Trier, glaube ich sogar. Ja, ja, ja, ja, könnte sein. Ja, ja. Einer von uns, rate mal wer, kommt aus Prüm. Ja. Ist es Peter oder ist es Jean-Paul Prüm? Ja. Lass mich mal kombinieren. Ja. Jean-Paul Prüm. Ja, richtig. Siehst du, haben wir noch was aufgedeckt. Ja, krass, hier kommt. Jesus. Ich habe gerade gar keins auf. Wir haben sogar... Können wir ja platt schwätzen. Na Junge, das können wir machen, das ist ja kein Problem. Jetzt sitzt ihr hier im Schaumbad platt geschwätzt. Obwohl die da am Ring, die schwätzen an der Platte. Ihr schwarz. Ihr schwarz, wir schwätzen. Bei uns ist alles mit A. Achso, ja, ihr schwarz, wir schwätzen. Wie viele Kilometer sind eure Dörfer auseinander? 40 würde ich schätzen. Ich hätte jetzt auch gesagt, ja, irgendwas zwischen 40 und 50. Ja, 12 Dialekte. Zum Wohl auf die Eifel. Ja, Prost. Ne? Wir haben nochmal einen Eifler da. Endlich kein Saarländer wie Marvin, du bist der erste Eifler-Gast. Der erste Eifler der Welt, auch den ich traf in meinem Leben nach diesem Mann. Das hat doch heute alle schon wieder Sinn gemacht, oder? Ich kenne sonst keine Eifler. Ja, so sehen wir aus. Naja, und ich bin halt ein Junge aus dem Dorf, aus der Eifel. Und Mendig ist wirklich klein. Ja, und hatte damals aber schon immer so echt diesen Rock'n'Roll-Traum oder Wunsch oder fand halt diese Bands halt toll. Hatte natürlich selber dann mit, ja, so 13, 14 meine erste Keller-Punk-Rock-Band, also echt so 3 Akkorde für ein Halleluja. T-Error. So ungefähr. BSE und Wired Conflict damals. Okay. Naja. Oh, BSE war damals cool. Ja. Oh ja, war richtig cool. So. Ich habe noch einen alten Sticker vom Mad-Magazin, BSE und durchgeknallt. Also die Mad hat damals Witze über so Viruserkrankungen gemacht. Wer würde das heutzutage noch tun? Witze über Viruserkrankungen? Die können wir in ein paar Jahren machen, glaube ich. Ja, naja, und dann bin ich halt irgendwann durch diesen ganzen Rock'n'Roll-Kram halt so infiziert worden, dass ich halt sagte, ich will das halt selber machen. Oder durch Bands, die man halt damals kannte, die dann schon als Support für die Deftones mal spielen durften. Oder für die Farmer Boys, die ja auch hier aus einem Stuttgarter Raum halt sind. Ja, ja, klar, ich kenne die. Hast du alle Platten von. Naja, und da dachte ich ja immer, boah, das will ich auch. Da habe ich auch Bock drauf. Und aus diesem, ja, ich sag mal, Gehirngespinst oder was man sich da so zusammengebaut hat, wie es mal sein könnte, zu dem Stand von jetzt, dass ich seit, naja, 20 Jahren plus minus in der Rock'n'Roll-Szene Geld verdienen darf und jetzt seit 15 Jahren mit Doggy Dogg um die Welt reise. Und ob das jetzt halt Russland ist oder England oder auch Amiland oder Polen, Tschechien, Belgien, Holland, Italien, you name it. Oder auch so Sachen wie, ich hätte nie gedacht, mal nach Mazedonien zu kommen oder mal in Sofia morgens aufzuwachen. Whatever you wanna say, ich glaube, I did it so. Ja, ich habe gerade in Sofia morgens aufzuwachen. Ich habe leider Peters Gesicht währenddessen gesehen. Deswegen. Ich bin jetzt Pickup-Artist. Ja, ich bin gestern neben Sofia aufgewacht. Pickup-Artist eben zerrissen, aber jetzt hatte er den Pickup-Artist-Blick in Sofia aufgewacht. Ganz schlimmer Blick, aber zum Glück hat den niemand das rausgesehen. Ich hatte mal in Sofia Geburtstag. Ich habe rein gefeiert. Mein schönster Geburtstag war in Prag gewesen. Die kenne ich nicht. Oh Gott, jetzt bin ich auch auf diesem Schirm. Ja. Ja, interessant. Wirklich, also Wahnsinn. Jetzt mit deinem Eifel-Background noch interessanter, weil wenn ein Junge aus Berlin bei Doggy Dog irgendwann ist, ja, und ich bin ja auch berühmt geworden. Ich war ja auch in Erfolgsbands. Tausenden. Ja. Ja, wie hieß die nochmal? Störkraft, oder? Nee. Kahlkopf? Nee. Werwolf? Jetzt hätte ich beinahe noch die andere. Nee, also ich habe früher in so einer Frankfurter Band gespielt. Die haben mir aber dann irgendwann zu viel getrunken und zu viele Straftaten begangen. Und dann bin ich nach Südtirol gegangen und habe da eine Band gefunden, die jetzt meine Heimat ist, auch politisch. Wir sind frei und wir sind wild. Und wir singen echte, coole Lieder von Opfern, die aber auch stark sind. Und ihr seid aber auch im Food-Business, gell? Also ich glaube hier, der Philipp Burger, der macht auch jetzt so Oh Gott, macht der wirklich Burger? Ja. Also Kids, die da keine Musik hören. Jede Band, die in der letzten Minute genannt wurde, hört da niemals rein. Auf bitte. Gar keinen Fall. Don't give it a click. Aber obwohl, Philipp Burger würde ich mir tatsächlich mal ich glaube, der riecht so ein bisschen nach Kartoffeln und Nationalstolz. Oh Gott, ja. Ja, ja, ja. Er hat nicht Dings auch Restaurants hier, wie heißt dieser Autor von den Kochbüchern? Vegane? Attila Hildmann. Attila Hildmann? Der hatte mal. Der ist ja weg. Der ist auch weg. Ja, aber er, genau. Ich würde aus Interesse würde ich da schon mal essen. Ich glaube, da kannst du nicht mehr essen. Ja, oder hätte ich mal gemacht. Da wird jetzt nur noch durchgefeuert. Ein Virusmenü. Aber wenn wir ja schon mit zwei Eifelkindern hier sitzen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns im Ort war das so, du konntest dir dann damals so mit 13, 14 aussuchen, in welche Richtung du tendierst. Nazi so, oder nicht? Ja, ist halt wirklich ja. so. Ja, du konntest also dir aussuchen, Onkels oder Skatepunk war ja, bei mir. Ja, und ohne Scheiß. So, und genau so war es bei mir auch gewesen. Du konntest dir aussuchen, hängst du auf dem Marktplatz rum mit den Jungs, die da mit ihrer Amprilia und mit ihrem Golf 2, wo natürlich der böse Onkels-Aufkleber hinten drauf ist, den ganzen Tag über Ritzel und über irgendwelche Versetzungen von, damit so ein Mofa 5 km/h schneller läuft, quatschen. Oder gehörst du zu dieser alternativen Dorfjugend und das hieß bei uns der Terl. Das war so eine, ja, etwas geräumige Grillhütte am Ortsrand, wo sich dann so die Punkrock-Jugend halt getroffen hat und Hansa-Bier verkonsumiert hat. Ja klar, Hans A. sagt, trink Hansa. Hansa, ich glaube, das gilt für alle provinziellen Gegenden in Deutschland. Also ich komme hier aus der schwäbischen Provinz, da gab es auch die Wahl, also jetzt als weißes Kind oder halt ohne Migrationsstatus, wie auch immer, als Kartoffelkind hast du die Wahl, entweder gehst du in den Skatepark oder gehst zu den Nazis. Ja. Und wir haben scheinbar alle die Wahl getroffen. Und deswegen haben wir alle böse Onkels-Tattoos jetzt auf dem Oberarm und haben dann die härteren Bands gehört. Genau. Und dann haben wir uns aber nochmal umentschieden. Sag mal, jetzt wo wir voll im Eifel-Talk sind, ich meine, Mendig ist ja fast am Ring, deswegen warst du bei Rock am Ring, aber kennst du solche Orte wie die M-Box? Natürlich! M-Box, Digga! Selber schon gespielt, A mit Highfly, B auch mit Doggy Dog, weil ich den Veranstalter damals kannte, Doggy Dog noch ein Date frei hatte und zack, haben wir eine M-Box in Kaisersech gespielt. Kaisersech, die M-Box. Und das war das, ich glaube sogar, in der Retrospektive, mein erstes, in Anführungsstrichen, Punkrock-Konzert, weil ich da bei The Bates damals war, auf der, ich glaube, Kicks and Chicks oder Pleasure and Pain Tour, eins von beiden. Ja, interessant. Ich hole die Leute ab. Das sind, in der Eifel gab es sehr wenige Läden, wo nur Punkrock lief oder viel Punkrock lief. Oder noch ein paar Rockabillys rumgelaufen sind. Und die M-Box war einer. Wir mussten dafür 60 Kilometer fahren. Du hattest wahrscheinlich ein bisschen näher. Ja, ich so 20, 25 oder so. Ich lasse jetzt mal Trier aus, Exhaus und Köln Underground. Exhaus und so weiter, können wir auch stundenlang Geschichten drüber erzählen. Über den Keller, der nur vom Schimmel zusammengehalten wird. Der und so. Schimmelkeller, so hieß er auch. Oh ja, wunderschön. Und in der M-Box, oh, damals großartig, es gab immer das Fanta Korn Tablett. Da hat ein Fanta Korn 1 Mark gekostet und dann konntest du dir ein Tablett mit 10 Fanta Korn einkaufen. An den Geschmack. Ja. In Heidenheim hat sowas 99 Pfennig gekostet. Ah, siehst du, ja, der, 99 weißt Pfennig du, da ist der Eifeler ein bisschen, da kommt das Schwäbische durch, obwohl ihr Ostalb seid. Ja, das nennt man diesen Schwellenpreiseffekt. Genau, der Schwellenpreiseffekt, das war dem Eifeler egal, für eine Mark ein Fanta Korn ist vollkommen okay. Aber ohne Eis. Zweite Sache, Üdelhofen Vollmond Festivals. Ja, sehr gut. Natürlich, kenne ich auch. Ja, die wollte ich nur mal abfragen. Wahrscheinlich waren wir auf den gleichen Konzerten, weil ich wir sind gleich mal echt alt. Davon ja. aus. Ich habe sogar auch mal auf dem ich habe sowohl auch mit alten Bands in der M-Box als auch im in Üdelhofen gespielt. Dann haben wir hatten nie Erfolg. Wie hießen die? Rescop Rails und die Rescop Rails kenne ich auch noch, ja. Da hat mein alter Schlagzeuger von Highfly auch Schlagzeug gespielt bei den Rescop Rails und bei Onion Circle. Und wie hießen die, Jupiter Jones, die Anfangstage, waren ja auch sehr eifellastig. Ja, die kommen dann wieder aus meiner Gegend tatsächlich. Eigentlich kommen die aus Prüm. Also der Gitarrist kommt aus Prüm, ja. Und der Niki, der Sänger, kam aus Dahleiden. Da ist man eigentlich schon in Belgien, Luxemburg. Niki war eine Zeit lang Nachbar von mir gewesen, als ich in Koblenz in der Altstadt gewohnt habe. Ja, Mensch, siehst du mal, so schließt sich der Eifelkreis. So ja. Genau. Weil von den Rescop Rails der Bassist Klaus ist irgendwann zu Jupiter Jones gewechselt. Richtig. Als Statti ausgestiegen. Dann kennst du bestimmt auch noch Free Living Insanity. Die kenne ich auch noch. FLI, ja. Da war nämlich von FLI der Gitarrist von Highfly irgendwann. Kennt ihr von den Beatles den Song Yesterday? Nee. Den feiere ich gerade voll ab. Sag mir nichts. Hey Jude kenne ich von denen. Auch ein geiler Song. Auch gut. Ich glaube, er möchte damit sagen... Das interessiert kein Mensch. If you live in the past, you die every day. Ja, ich finde. Ich wollte nur sagen, ich kenne nur den Song Yesterday von den Beatles. Ja. Ich finde schön, weil jetzt machen die Leute auch aus. Ich hatte mal eine Spanischlehrerin, die kannte die Beatles nicht. Ehrlich? Ja. Ich dachte, die Beatles kennt so jeder, oder? Ja, eigentlich schon. So der genauso wie eigentlich jeder Mensch wissen sollte, Klaus von den Rascal Rates irgendwann bei Jupiter Jones eingestiegen ist, als der Bassist Statti rausgegangen ist. Da muss man einfach wissen. Ja. Ja. Stimmt. Genau. Also wenn die Frage mal bei Wer wird Millionär kommt, hier kannst du einen von uns beiden anrufen. Okay. Meine letzte Frage zu Eifelbands ist, damit wir den Kreis schließen können, wenn du damals auf diesen Vollmondfestivals und so weiter warst, kanntest du eine ganz traurige Emo-Band aus der Eifel, die The Crazyana Sisters hieß? Du wirst lachen. Also wir haben nie mit denen zusammengespielt, aber ich erinnere mich an Flyer, wo die Band mit drauf stand. Ja. Dieser der Name aber auch emo-bescheitelte Gitarrist in dieser Band und Sänger war ich. Nee. Doch, also. Okay, daher habe ich den Namen vielleicht mal gehört. Ach, krass. Ja. Ja, witzig. Eine meiner erfolglosen Bands. Was heißt erfolglos? Ja, gut. Ich habe gesehen, wie du vor Milliarden Leuten. Der Hype-Man von Dr. Dog kennt uns hast. Noch, ja. Ja. Witzig. Das ist ja echt geil. Ja, also ich war damals bei The Crazyana Sisters. Sehr schön. Deswegen. Wir haben nämlich auf dem Vollmondfestival damals gespielt, als da Dritte Wahl gespielt haben als Headliner. Jetzt habe ich nur Wieso im Kopf. Wie war denn Terrorgruppe. Die schöne Stadt bei K, es war ein himmlischer Ruhe, es war ein Sonntag und ein schöner dazu. Doch die Idylle trübt, das Paradies ist verboten. Doch heute Morgen liegt eine sonderbare Spannung in der Luft. Terroristenjäger warten auf die Gelegenheit. GSG 900 Stunden zum Zugriff bereit. Das war doch, glaube ich, Dritte Wahl, oder? Es war auf jeden Fall kein Wieso. GSG 9 und Terroristenjäger. Ich muss damals auch sagen, ich war damals Emo-Kid mit einem Scheitel. Ich habe Dritte Wahl erst später wieder entdeckt. Okay. Ja. Also du warst dann eher so die Boys That's Fire-Fraktion. Genau. Boys That's Fire, Get Up Kids hören und Hot Water Music. Hot Water Music, die ich auch heute. Refused. Finde ich alle Bands heute auch noch. Refused, gut. Ja. Refused, ja. Waterdown. Ja, ich habe auch mal was Schlaues gesagt. Waterdown waren auch großartig. Days in Grief, kennst du die? Oh, natürlich. Days in Grief, damals bei Kollege Christian Klimek unter Vertrag in Köln bei Eat the Beat Music. Sehr schön. Das war damals immer ein Label, wo wir mit unserer Band hin wollten, aber nicht cool genug waren. Okay, ja. Ähnlich wie die Fiends Records aus Köln. Zum Beispiel, ja. Business Insights mit Daniel und Jean. Also, die Folge hat sich ganz anders entwickelt, aber warum? Als ihr gedacht habt. Ich habe viel gelernt über die Leute, Beatles. Die Musik mögen, hatten jetzt, aber die schalten bei uns eigentlich nicht ein. Wahrscheinlich habt ihr jetzt alle ausgeschaltet. Ach. Aber wir haben noch ein kleines Gimmick. Und zwar liegt hier, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, ein Reagenzglas, wo ein Q-Tip drin ist. Habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, was das soll. Peter. Du als unser Gast. Du dürftest es jetzt mal öffnen, dran schnuppern. Aber ich würde dir wirklich die Vorwarnung wirklich geben. Also Peter war in Isolation in der letzten Zeit und hat eine Probe. Man kann Abstrich sagen. Okay. Von zwischen dem Skrotum und dem Oberschenkel. So sagt man, glaube ich. Genau, nach 12 Tagen nicht waschen. Da hat er dieses Q-Tip abgezogen. Und da soll und er wollte von mir eben wissen, ob das unangenehm riecht. Ich gehe stark davon aus, wenn wir diesen Korken jetzt ziehen, werden wir nur noch Würgegeräusche hören, weil wir alle drei aus dem Raum raus wollen. Oder aber wir zwei wollen aus dem Raum raus. Und Peter wird hier sehr zufrieden sitzen. Deswegen glaube ich, wenn du diesen Korken jetzt gleich ploppst, wird die Folge zu Ende sein. Aber also zumindest mit uns beiden. Aber vielleicht wirkt es ja auch so ein bisschen so Moschusmäßig, dass man jetzt absolut angeturnt ist. Wir wissen es nicht. Ich bin unsicher. Also ich finde es geil. Punkt. Ja, vielleicht sollten wir uns vorher verabschieden. Ich gucke aber nochmal in meine Liste, ob wir noch einen wichtigen Punkt haben, nachdem wir, vielleicht sollte man den Podcast mal in der Eifel teilen auch, weil viele Leute werden sich an diese Zeit erinnern. Ich wollte ja noch kurz ein Statement zu Olympia sagen. Ach ja, genau, ja, Olympia. Was? Da werde ich noch kurz sagen. Mhm. Liebe ARD und ZDF, ihr habt vor Olympia immer so getan, als wäre das politisch sehr problematisch, was es auch ist. Jetzt zeigt ihr die ganze Zeit die Übertragungen und habt in den ersten 2-3 Tagen noch gesagt, Unrechtsregime muss man auch kritisch sehen. Mittlerweile sehe ich nur noch Sport. Habt mal ein bisschen Eier und vielleicht übertragt ihr die Scheiße einfach nicht mehr. Ist traurig für die Sportler, aber Thomas Bach ist einfach ein korruptes Hurensohn? Ja, danke. Das ein korrupter Thomas Bach, also nicht der vom IOC, wegen Klagen, sondern ich meine, unabhängig davon. Wieder bei Musik, Bach, genau, Mozart, genau, Haydn. Bach, Mozart, also der kleine Bruder von wie hieß? Karl. Karl Bach, der kleine Bruder Thomas Bach, Rolf, der nichts mit dem IOC zu tun hat, war auf jeden Fall ein korruptes Arschloch. Da wollte ich noch kurz sagen. Genau, würde ich ja beipflichten. Meine Morgenroutine ist nämlich Morgenmagazin ranschmeißen und nebenher Call of Duty spielen und Kinder erschießen. Und dabei habe ich immer Morgenmagazin geguckt und gehört. Jetzt kommt da fucking Olympia, da ist nicht viel zu hören. Mir fehlt die Kritik. Genau. So. Aber alles wird gut, wir können dann Katar abfeiern im nächsten Winter. Das machen wir. Ich habe bei der sowas von keine Ahnung von Fußball und Sport im Allgemeinen. Das ist sehr gut, weil du musst es auch nicht mehr gucken. Ja. Werde ich auch nicht. Das ist mehr Kommerz, als die Bravo in den 90ern mit Doggy Dog jemals sein konnte. Aber jetzt haben wir gar nicht über Wrestling gesprochen. Das ist doch eigentlich mein Steckenpferd. Boah, da haben wir zwei gar keine Ahnung. Da haben wir gar keine Ahnung. Ich kenne nur Hulk Hogan und den Undertaker. Ja, Hulk Hogan kämpft nicht mehr, der Undertaker auch nicht. Läuft Wrestling noch immer? Das ist Real Talk jetzt, das ist neben dem Muckelkram mittlerweile mein Zweitjob, weshalb ich auch jetzt gerade in Stuttgart bin, weil ich morgen und übermorgen ein Arrangement in Balingen habe, in der Stadthalle. Da wird die Veranstaltung von Sirius Wrestling live bei Fight TV übertragen, wo ich der Host und Moderator bin. Okay, Sie ein. Was, morgen und übermorgen? Davon hatten wir ja gar keine Ahnung. Macht ja nichts. Ja. Aber wirklich amerikanische Wrestler, die hier... Also es sind Amerikaner dabei, ja, aber überwiegend Europäer bzw. Deutsche. Also ich glaube, krass. 2 Franzosen, 3 Italiener, ein Holländer, ein Luxemburger, ein ganzer Stapel Deutsche und ich glaube, ein Kanadier und 2 Amis. Ich schlau in deine Fressrinde, fällst du um. Den Luxemburger Wrestler, ich hoffe, der redet auch Letzeburg. Ja, klar. Ja. Oh, er knüppelt retour. Der letzte Boy knüppelt retour. Aber lass uns einfach das nächste Mal über Catch sprechen. Genau, lass uns über Wrestling reden. Ich finde schön, für mich war das heute eine Zeitreise in die 90er zum Crossover und auch in die 90er in ganz komische Läden in der Eifel, von denen ihr heute gehört habt. Wrestling ist noch früher. Der Hype kommt zurück. Und wenn ihr ein gutes Wort für Hype habt, schreibt bitte in die Kommis. Deutsches Wort für Hype. Weil auf Facebook folgt uns eh kein Mensch. Die Leute hören die Folge einfach bei Spotify. Also schreibt auch nichts in die Kommis. Oder folgt uns mal. Nee, folgt uns auch nicht. Oder hackt Spotify und schreibt uns implementiert so eine Kommentarfunktion. Ja. Genau. Dan, zieh den Stopfen. Okay. Und vielen Dank, dass du zu Gast warst. War uns eine große Ehre. Oh Gott! Was habt ihr denn? Bisschen nach Käsetheke. Ja. Und es wird Zeit, dass du Toys jetzt endlich mal einsiehst. Deine Freundin ist keine Sportlerin, nur weil man sie nachts bei Sport einzieht. Wie kann er noch reden? So schlimm ist jetzt auch nicht.